Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Heute das Hörspiel »Morgen mache ich mich zur Witwe« von Waldemar Overkemping und anschließend die Krimi-Vorschau. Wo bist du? »22. Revier, Sergeant Tenner. Hallo. Sprechen Sie bitte. Hallo. Mein Mann hat sich umgebracht. Mit Kohlenmonoxid. Er liegt in der Garage. Ihren Namen? Winter. Collins Street 100. Haben Sie schon die Ambulanz benachrichtigt, Mrs. Winter? Mein Mann ist tot. Inspektor West. Mein Assistent Sergeant Borg. Madam, es tut mir leid. Wie haben Sie Ihren Mann entdeckt, Miss Winter? Als ich in den Garten wollte und an der Garage vorbeikam, hörte ich den Motor des Wagens laufen. Sie haben dann den Motor abgestellt? Wie Sie wissen, bin ich querschnittgelähmt, Inspektor. Das war nicht sehr einfach für mich. Es war niemand im Haus, der Ihnen helfen konnte. Meine Haushälterin hatte gestern Abend einen Herzanfall. Sie schlief. Ich wollte ihr die Aufregung ersparen. Und mein Chauffeur hat heute frei. Wie haben Sie es fertiggebracht, das Tor zu öffnen? Das war weniger kompliziert. Ich habe nach meinem Unfall einen Fahrstuhl einbauen lassen. Mit ihm gelangte ich in den Keller und über einen Gang zur Garage. Das Tor lässt sich elektrisch öffnen. Als ich dann den Motor abstellen wollte, wäre ich fast aus dem Rollstuhl gefallen. Aber es gelang Ihnen. Ja, Inspektor. Schließlich gelang es mir. Haben Sie Ihren Mann nicht vermisst? Es muss Stunden gedauert haben, bis das Kohlenmonoxid ihn getötet hat. Ich wusste gar nicht, dass er im Haus war. Er wollte das ganze Wochenende mit Freunden auf dem Land verbringen und erst morgen zurück sein. Jedenfalls hat er das meiner Haushälterin gesagt. Er muss gekommen sein, als ich schlief. Schlafen Sie immer am Nachmittag? Oft, Inspektor. Und ich komme auch allein vom Rollstuhl ins Bett und zurück. Wollten Sie das fragen? Gab es Schwierigkeiten in Ihrer Ehe? Purdy ging seine eigenen Wege. Wir haben kaum noch miteinander gesprochen. Manchmal stritten wir uns. Er hat nicht gearbeitet. Er lebte von meinem Geld. Könnte das der Grund sein, weshalb er sich das Leben nahm? Weil er die Abhängigkeit von Ihnen nicht länger ertrug? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist ihm klar geworden, dass ich recht hatte. Ich sagte ihm noch am Donnerstag, dass er als Regisseur nichts wert sei. Er war Regisseur. Er glaubte es jedenfalls. Das klingt sehr hart, Miss Winter. Tut mir leid, Inspektor, wenn ich auf Sie den Eindruck einer herzlosen Person mache. Aber Sie kannten diesen Mann nicht. Warum haben Sie sich nicht von ihm getrennt? Er hat es mir leichter gemacht, meinen Zustand zu ertragen. Das verstehen Sie sicherlich nicht. Hat er einen Abschiedsbrief hinterlassen? Ich habe keinen gesehen. Ich war aber noch nicht in seinen Räumen. Er hatte mir genauso wenig zu sagen wie ich ihm. Nichts eigentlich. Also, was sollte er mir schreiben? Kann ich diese Räume sehen? Selbstverständlich. Kein Abschiedsbrief. Ein Pass auf den Namen Max Konrad. Nie gehört diesen Namen. Aber ich kenne die Leute auch nicht, mit denen Purdy verkehrt hat. Finden Sie es nicht verwunderlich, dass Ihr Mann einen fremden Pass in seinem Schreibtisch aufbewahrt, Miss Winter? Vielleicht hat er ihn gefunden. Es soll schon vorgekommen sein, dass jemand seinen Pass verloren hat. Was weiß ich? Ich gehe aufmachen. Ja, bitte, Sergeant. Wer immer es ist, der möchte in der Halle warten. Okay, Madam. Richard? Ja? Wenn es die Leute von der Spurensicherung sind, führen Sie sie zur Garage. Mach ich. Was glauben Sie eigentlich herauszufinden, Inspektor? Mein Mann hat Selbstmord begangen. So sieht es aus. So ist es. Sie verschwenden Ihre Mühe am falschen Objekt, Inspektor. Ihres Eifers hätte ich vor 4 Jahren bedurft, als mich ein New Yorker Autofahrer zum Krüppel machte. Nicht, dass Ihre Kollegen damals sich nicht bemüht hätten. Sie ermittelten, wie weit ich durch die Luft geschleudert wurde und den Typ des Wagens und sogar seine Farbe. Das war aber auch schon alles. Den gewissenlosen Kerl, der mich einfach liegen ließ, ermittelten sie nicht. Sie, Inspektor, hätten ihn sicher ausfindig gemacht. Und er hätte gesessen. Nicht für den Rest seines Lebens natürlich, wie ich in diesem Vehikel. Aber doch bestimmt 2-3 Jahre. Vorausgesetzt, sein Anwalt hätte einen schlechten Tag gehabt. Dass täglich 100 Mal mit dem Recht die Gerechtigkeit verhöhnt wird, muss ich Ihnen wohl nicht erzählen, oder? When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Machen Sie auf, Konrad. Polizei! Endlich, Richard. Haben Sie den Universalschlüssel? Ja. Aber Sie hätten mal sehen sollen, wie sich die Kleine in der Verwaltung geziert hat, ihn rauszurücken. Die Polizeimarke hat ihr jedenfalls kein bisschen imponiert. Sie konnte ihren Chef nicht erreichen, hat seelenruhig in der Gegend rumtelefoniert. Schließlich fiel ihr ein, dass unser Mr. Konrad die letzte Miete noch immer nicht gezahlt hatte. Glücklicherweise fiel ihr nicht ein, mich nach einem Durchsuchungsbefehl zu fragen. Wäre es nicht besser gewesen, wir hätten uns einen beschafft, Inspektor? Sie meinen wirklich, den hätten wir bekommen? Nur weil Konrads Pass im Schreibtisch eines Mannes lag, der wahrscheinlich Selbstmord begangen hat? Und weil Konrad telefonisch nicht zu erreichen war? Und weil ich das komische Gefühl habe, es könnte interessant für uns sein, mal hinter diese Tür zu sehen? Den Staatsanwalt zeigen Sie mir mal, dem das für einen Durchsuchungsbefehl reicht. Richard, Sie sind doch nicht erst seit gestern bei unserem Verein. Mieses Loch. Wenn ich hier wohnen würde, wäre ich auch nicht oft zu Hause. Wie viele arbeitslose Schauspieler gibt es eigentlich in New York, Inspektor? Ein paar Tausend, schätze ich. Dann wollen wir mal. Inspektor, ein Foto unseres Stars als stolzer Besitzer eines braunen MGs. Genauso ein Wagen parkte gestern neben der Einfahrt zur Villa der Winter. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Stecken Sie das Foto ein. Das ist doch mal was. Unser Freund hat ja Geld in Hülle und Fülle. Das sind mindestens 3000 Dollar. Mehr. Viel mehr. Wollen Sie auch einen Scotch? Nein, danke. Also, Richard, nun erzählen Sie mal, was wir wissen. Der arbeitslose Schauspieler Max Konrad hat am vergangenen Freitag die Millersche Pfandleihe in der Lexington Avenue Ecke 64. Straße überfallen. Max Konrad hatte einen Komplizen. Einen arbeitslosen Regisseur namens Caspar Purdy. Die beiden kannten sich von früher. Hat Purdys Tod etwas mit Konrads Verschwinden zu tun? Wahrscheinlich. Konrads Wagen steht auf der Straße vor der Villa der Winter. Aber wo ist Konrad? Es ist kaum anzunehmen, dass er ohne die Beute und ohne seinen Pass das Weite gesucht hat. Wir müssen davon ausgehen, dass er tot ist. Dass Purdy ihn getötet hat. Die Leiche muss sich irgendwo im Haus befinden. Oder auf dem Grundstück, was ich eher glaube. Die beiden hatten Streit. Vermutlich ging es dabei um die Beute. Purdy tötete Konrad, nicht vorsätzlich, sondern im Affekt. Er nahm Konrads Pass an sich und ließ die Leiche verschwinden. Dann drehte er durch. Der Mord war einfach zu viel für ihn. Selbstmord schien ihm der einzig mögliche Ausweg. So war es. Morgen werden wir es genau wissen. Miss Winter wird nicht gerade erfreut sein über Ihren Besuch, Richard. Denn das werden Sie übernehmen. Prost, Richard. He's a sinner, candy-coated. For all his friends, he always seems to be alone. But they love him, Bugsy Malone. He can charm you with a smile and a style all his own. Everybody loves that man, Bugsy Malone. Ich habe heute Morgen von Kaspars angeblichem Selbstmord im Fernsehen erfahren, Inspektor. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass Mr. Purdy sich das Leben genommen hat. Sie waren mit Caspar Purdy befreundet, Miss Labs? Ja. Was sind Sie von Beruf, Miss Labs? Ich bin Stewardess. Wann haben Sie Mr. Purdy zuletzt gesehen? Wir haben das Wochenende zusammen verbracht. Wo waren Sie? In der Nähe von Hartford. Im Hause eines Freundes von Caspar. Warum fuhr Mr. Purdy denn schon am Sonntag zurück nach New York? Sie wollten doch eigentlich bis Montag bleiben. Ja? Sergeant Bogle. Ja? Wir haben Konrad. Sieht so aus, als wäre er erschlagen worden. Er lag unter einem Stapel Kaminholz. Wollen Sie die Leiche sehen, Inspektor? Nein. Ja, Miss Labs? Richtig. Aber es ergab sich so. Warum glauben Sie nicht an Selbstmord? Man fährt nicht von einem fröhlichen Wochenende nach Hause, um sich umzubringen. Könnte es nicht sein, dass eine Frau ihn ermordet hat? Eine schwere Beschuldigung. Wie kommen Sie darauf? Ich beschuldige Sie nicht. Ich habe nur gefragt, könnte sie es getan haben? Sie hasste Caspar. Sie wissen, Alice Winter ist querschnittgelähmt. Wie sollte sie so eine Tat ausführen? Ich weiß es nicht. Aber es war bestimmt kein Selbstmord. Kennen Sie einen Mann namens Max Konrad? Nein. Wer ist das? Wir werden uns sicher noch einmal sprechen. Ich danke Ihnen, Miss Labs. Hier bei Winter. Inspektor West, sind Sie die Haushälterin, Mrs. Christensen? Ja, Inspektor. Mrs. Christensen, kann ich Miss Winter sprechen? Miss Winter ist nicht im Haus, Inspektor. So? Ja, dann sagen Sie ihr bitte, die Leiche Ihres Mannes ist zur Bestattung freigegeben. Inspektor? Richard? Alice Winter ist tot. Sagten Sie tot? Ihr Chauffeur auch. Der Wagen wurde aus dem East River gefischt. Ich habe es vor einer Minute erfahren. Tun Sie mir einen Gefallen, Richard. Holen Sie mir einen starken Kaffee. Der Löffel muss drin stehen. We could have been anything that we wanted to be. And it's not too late to change. Be delighted to give it some thought. Maybe you'll agree we're really on 2, 3, 4. We could have been anything that we wanted to be. Yes, that decision is ours. It's been decided we're we could divide it. Love, friendship, double up our powers. Was werden Sie jetzt tun, Mrs. Christensen? Miss Winter hat mich in ihrem Testament bedacht. Sie hat mir auch in all den Jahren ein großzügiges Gehalt gezahlt, obwohl ich kaum Geld brauchte. Vielleicht werde ich in meine Heimat zurückkehren. Ich weiß es noch nicht. Sie sind Schwedin? Ja. Erzählen Sie mir nun, was Sie über das vergangene Wochenende wissen, Mrs. Christensen. Wo soll ich beginnen? Alice Winter und Caspar Purdy haben sich oft gestritten? In der letzten Zeit nicht mehr so oft. Miss Winter sprach kaum noch mit ihrem Mann. Wann war der letzte Streit? Am Donnerstag. Dann beginnen Sie mit dem Donnerstag. Mr. Purdy war an diesem Tag sehr nervös. Er hatte kein Geld mehr. Am Nachmittag bat er mich, Miss Winter nach seinem Monatscheck zu fragen. Ich brauche den Scheck heute. Ich sagte ihm, dass er ihn bestimmt am nächsten Tag bekäme. Ich habe keinen Cent mehr. Dann sprechen Sie mit Ihrer Frau. Werde ich wohl müssen. Aber nicht jetzt. Warum nicht? Wo ist sie? Sieht sie sich etwa wieder einen ihrer Filme an? Ja, stören Sie sie besser nicht. Sie wissen, dass sie das nicht mag. Ich kann jetzt auf Ihre Launen keine Rücksicht nehmen. Ich bin in Eile. Mr. Purdy, gehen Sie nicht hinein. So erreichen Sie gar nichts. Ich könnte keinen dieser Filme zweimal sehen, ohne mich gestraft zu fühlen. Wie hältst du das nur aus? Jeden Tag sitzt du hier. Seit Monaten. Du wirst noch verrückt werden, Alice. Dabei muss man ja irgendwann durchdrehen. Was willst du? Ich könnte es ja noch verstehen, wenn du einmal in der Woche, sagen wir, so eine Art Alice Winter Gedenknachmittag abhieltest. Aber jeden Tag... Brauchst du etwa Geld? Bekommst deinen Scheck morgen. Morgen ist der letzte Tag des Monats. Wenn du aber mehr willst, von mir nicht. Liebe, allerliebste Alice, kannst du nicht einen Augenblick vergessen, dass ich von dir abhängig bin? Geh jetzt, ich will alleine sein. Na sowas. Machen dir Gardinenpredigten plötzlich keinen Spaß mehr? Wann hattest du deinen letzten Regieauftrag, Purdy? Vor 3 Jahren. 3 Jahre bist du weg vom Fenster. Wenn du als Regisseur keine Arbeit findest, dann mach was anderes. Meinst du, es genügt, wenn die Frau Geld hat? Hast du etwa keins? Was du mir da jeden Monat gibst, spürst du doch gar nicht. Darum geht es nicht. Ich habe gearbeitet, obwohl mein Vater mir genug hinterlassen hatte. Ich habe immer gearbeitet. Du warst schlicht ruhmsüchtig. Ich habe meinen Beruf geliebt und war erfolgreich, Purdy. Dich habe ich nur als Versager erlebt. So siehst du das. Aber du irrst dich. Nun, ein guter Film, Purdy. Ein großer Schritt nach vorn. 2 schlechte Filme. 2 noch größere Schritte zurück. Ins Abseits. Eine Karriere kann man das wohl kaum nennen. Ich habe noch jede Chance, meine Liebe. Schließlich bin ich nicht matt gesetzt. Wie ich. Was für ein absurdes Argument. Niemand hat eine Chance, nach oben zu kommen, nur weil er seine Beine gebrauchen kann. Millionen können ihre Beine gebrauchen und treten dennoch ihr Leben lang auf der Stelle. Was man braucht, um Karriere zu machen, hat man nicht in den Beinen, Purdy. Das nächste Mal, wenn ich versuche, vernünftig mit dir zu reden, werde ich mich auch in einen Rollstuhl setzen. Vielleicht bin ich dann kein Gegenstand des Abscheus für dich. Ich verspreche dir, ich werde mich genauso erbärmlich fühlen wie du. Und wir werden uns blendend verstehen. Bekam Mr. Purdy nun am nächsten Tag seinen Scheck, Mrs. Christensen? Nein. Miss Winter hatte sich sehr über ihn geärgert. Ich glaube, sie wollte ihm eine Lektion erteilen. Ich musste ihm von ihr ausrichten, sie habe keine Scheckformulare mehr. Er müsse bis Montag warten. Wie reagierte er? Es schien ihm nichts auszumachen. Er zog seinen Brillantring vom Finger, warf ihn in die Luft, fing ihn auf und meinte, der bringt genug fürs Wochenende. Wollte er den Ring verkaufen? Bestimmt nicht. Versetzt hat er ihn. Das wäre nicht das erste Mal. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Ich bin gleich wieder da, Mrs. Christensen. Richard. Überprüfen Sie, ob Purdy einen Brillantring trug. Wenn nicht, fahren Sie mit einem Foto von ihm zu dem Pfandhaus in der Lexington Avenue, das am vergangenen Freitag überfallen wurde, und fragen Sie nach, ob er dort einen Ring beliehen hat. Ich denke, er war an dem Überfall beteiligt. Wieso soll er in dem Laden einen Ring beliehen haben? Das ist doch idiotisch. Habe ich richtig gehört? Entschuldigung. Also überprüfen Sie es. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee, Mrs. Preston? Nein, danke, Inspektor. Mein Herz. Sie haben fast 20 Stunden geschlafen, Mrs. Christensen. Von Sonnabend etwa gegen 23 Uhr bis Sonntagnachmittag gegen 18 Uhr. Nein, Inspektor. Ich hatte einen Herzanfall und war bewusstlos. Haben Sie sich eigentlich nicht gewundert, dass Miss Winter nicht den Arzt gerufen hat? Es war ja nicht das erste Mal. Allerdings, das ist wahr, Miss Winter ließ sonst jedes Mal den Arzt kommen. Ich bekam dann eine Spritze. Ich habe auch Tabletten, die ziemlich schnell wirken. Dennoch haben Sie nicht gezweifelt, dass es auch diesmal Ihr Herz war. Ich hatte keine Zeit dazu, über mich nachzudenken. Als ich erwachte, waren Sie im Haus. Und Mr. Purdy war tot. Inspektor? Ja, Richard? Purdy trug einen Brillantring. Danke, Richard. Wir sind sicher, Mrs. Christensen, dass Miss Winter Sie zunächst mit Schlaftabletten und später, als die Wirkung nachließ und Sie kurz vor dem Aufwachen waren, durch eine Spritze außer Gefecht gesetzt hat. Wir fanden ein halbleeres Tablettenröhrchen und ein Spritzbesteck im Haus. Überlegen Sie mal, Mrs. Christensen, wie könnte Ihnen Miss Winter die Tabletten verabreicht haben? Da muss ich nicht lange überlegen. Am Sonnabend, vor dem Zubettgehen, bat mich Miss Winter, ich möge ihr einen Pfefferminztee machen und eine Tasse mittrinken. Als ich den Tee eingießen wollte, sagte sie, das würde sie schon machen. Ich solle eine Schallplatte auflegen. Sie goss aber nur sich Tee ein. Dann musste ich ihr noch eine Decke holen. Zeit genug also, dass sich die Tabletten in der Kanne auflösten, wenn sie welche hineingetan hat. War Miss Winter irgendwie anders an diesem Abend? Denken Sie nach. Am Abend nicht. Aber am Vormittag benahm sie sich seltsam. Es war kurz nach 9, als sie mich in ihr Schlafzimmer rief. Ist die neue Perücke geliefert? Sie war gerade aufgestanden. So geht das aber nicht. Der Friseur hatte sie mir doch schon für gestern versprochen. Ich irre mich doch nicht. Ich werde ihn anrufen. Entweder ich bekomme sie heute oder er kann sie selber tragen und braucht sich hier nicht mehr blicken zu lassen. Holen Sie mir die Karte mit seiner Nummer. Ich holte die Karte. Miss Winter meinte, ich solle sie neben das Telefon legen und ihr eine Tasse Kaffee bringen. Als ich mit dem Kaffee kam, schien sie gerade den Friseur anrufen zu wollen. Sie starrte mich an. Raus! Kreidebleich. Mit entsetzten Augen. Gehen Sie schon. Sie presste ihre Hand auf die Sprechmuschel. Wo befand sich Mr. Purdy zu diesem Zeitpunkt, Mrs. Christensen? Ich weiß es nicht genau. In seinen Räumen, nehme ich an. Ich war nur für Miss Winter zuständig. Hätte Miss Winter von Ihrem Telefon im Schlafzimmer ein Gespräch mithören können, das er führte? Ja, das geht. Miss Winter hat sich manchmal über seine langen Gespräche geärgert. Wenn sie merkte, dass er schon eine Weile telefonierte, hat sie mich gebeten, in das Gespräch hineinzugehen. Ich musste dann sagen, dass sie einen dringenden Anruf erwarte oder selbst unbedingt telefonieren müsse. Hat sie viel telefoniert? Wenig. In der letzten Zeit nur noch mit Miss Milter. Die Schauspielerin? Ja. Sie war immer Miss Winters beste Freundin. Sie ist die Einzige, die sich nicht vergraulen ließ. War es eigentlich immer möglich, von allen Telefonen Gespräche mitzuhören? Nein. Miss Winter hat die Telefonanlage vor etwa einem Jahr so einrichten lassen. Eine Schikane. Man muss versuchen, es zu verstehen. Miss Winter war an den Rollstuhl gefesselt. Ihr Mann war auf sie angewiesen. Das tat ihr irgendwie gut. Dennoch machte er, was er wollte. Kam und ging, wann es ihm passte. Er hatte eine Geliebte. Das weiß ich. Woher wissen Sie es? Miss Winter hat es mir gesagt. Miss Milter hat ihn wohl einmal mit einer Frau in einem Restaurant oder in einer Bar gesehen. Was ist sonst noch an diesem Morgen passiert? Eine halbe Stunde später etwa ließ Miss Winter Willi zu sich kommen. Wie lange war er in Miss Winters Diensten? 12 Jahre. Er war schon der Chauffeur ihres Vaters gewesen. Der alte Mr. Winter hatte ihn eingestellt, obwohl Willi im Gefängnis gesessen hatte. Im Zuchthaus. 6 Jahre für bewaffneten Raub. Vor 3 Jahren starb seine Frau an Leukämie. Miss Winter war damals sehr großzügig. Sie hat eine überaus teure Behandlung bei einem Spezialisten bezahlt, der dann aber doch nicht mehr helfen konnte. Wissen Sie, worüber Miss Winter mit Ihrem Chauffeur sprach? Nein. Danke, Mrs. Christensen. Caspar Purdy verbrachte nicht die Nacht bei mir. Er holte mich vom Flughafen ab, und wir gingen zusammen essen. Anschließend setzte er mich vor meiner Haustür ab. Ich weiß, Miss Winter und Mr. Purdy hatten sich gestritten. Ich habe heute versucht, mit Alice zu reden. Er war sehr niedergeschlagen. Ich möchte eigentlich nicht darüber sprechen. Das ist nicht fair, Liebling. Wenn du es dir schon anmerken lässt, dass du Ärger hast, dann setz mich auch ins Bild. Dieses Geld, das sie mir da jeden Monat gibt, es reicht nicht. Aber bisher bist du doch ganz gut damit ausgekommen. Eben nicht. Ich habe Schulden. Aber nicht deshalb wollte ich mit ihr reden, jedenfalls nicht direkt. Ich wollte ihr vorschlagen, sich von mir scheiden zu lassen und sie überreden, mir mit einer größeren Summe einen neuen Start zu ermöglichen. Das wäre wunderbar. Ich hatte sogar vor, sie zu bitten, mir dabei behilflich zu sein, wieder Anschluss an den Film zu finden. Schließlich war sie jahrelang ein Star und ein paar Leute würden mir bestimmt eine Chance geben, wenn sie ihr damit einen Gefallen täten. Ich glaube, da überschätzt du ihren Einfluss. Hast du nicht selber gesagt, dass sie alle Brücken hinter sich abgebrochen hat? Jedenfalls hätte sie es versuchen können. Was hat sie denn gesagt? Bevor ich noch die Sprache darauf bringen konnte, hatten wir Streit. Mir ist auch klar geworden, dass ihr an einer Scheidung nichts liegt. Sie braucht mich, weil sie jemand braucht, den sie schikanieren kann, der von ihr abhängig ist. Sie hasst mich, aber sie braucht mich. Es klingt paradox, aber so ist es. Und du? Hast du sie auch? Aus tiefstem Herzen. Weiß gar nichts, Inspektor. Sie waren doch Ihre beste Freundin, Miss Milter. Auf jeden Fall war ich Ihre einzige. Und es war manchmal gar nicht so leicht, ihr weiter die Treue zu halten. Können Sie mir glauben? Miss Winter wurde nach ihrem Unfall eine ziemlich schwierige Person. Kann man wohl sagen. Sie war schon sehr gesprächig, wenn sie nur Ja oder Nein sagte. Und ich rede doch so gern. Na, umso besser für Sie. Das konnten Sie dann ja ausgiebig tun, ohne unterbrochen zu werden. Jeden Tag ein kleiner Witz auf andere Leute kosten. Was, Inspektor? Ich führe nun mal nicht gern Selbstgespräche. Man muss schon auf mich eingehen. Und Alice schwiegt meistens. Wann telefonierten Sie das letzte Mal mit ihr? Am Montag. Und zwar rief sie mich an. Das war wirklich eine Überraschung. Es kam dann noch viel Dollar. Du bekommst doch Bettelbriefe, Lydia. Natürlich, Alice, leider. Warum fragst du das? Du weißt doch, die Leute denken, unser Eins hat Geld zu verschenken. Ich habe schon seit Jahren keinen solchen Wisch mehr gelesen. Ich will sehen, ob ich in dem einen oder anderen Fall helfen kann. Früher, als ich selbst solche Briefe bekam, Hunderte, habe ich keinen einzigen Gedanken daran verschwendet. Jetzt glaube ich, ein paar dieser Leute haben es wirklich nötig, dass man sich ihrer annimmt. Kannst du mir deine Briefe zur Verfügung stellen, Lydia? Die letzten, die du bekommen hast. Ich könnte jetzt sagen, sie sind im Müllschlucker gelandet. Aber bitte, wenn es dir Freude macht, Geld zu verschenken. Du hast ja so viel davon. Meine Sekretärin hebt die Briefe immer eine Weile auf. Ich werde ihr sagen, sie soll sie dir schicken. Nein, Willi holt sie morgen ab. Zu viel Großzügigkeit ist gefährlich, Alice. Das weißt du hoffentlich. Sag, warum kommst du eigentlich nicht selber? Hm? Und schaust, was ich auf der Bühne treibe. Ich springe da herum, dass sich die Bretter biegen. Und das in meinem Alter. Ein verrücktes Stück, wirklich. Und Knochenarbeit. Ich singe auch. Lydia. Du glaubst das nicht? Doch, wirklich. Hast du nicht die Times gelesen? Miss Milters Gesang wertet nicht mal eine Eckkneipe auf. Und Miss Milter war schon immer bemüht, als Schauspielerin alles zu geben, was sie nicht hat. Lydia! Was soll's? Dem Publikum gefalle ich. Lydia, ich wollte dir noch sagen, Purdy hat sich gestern umgebracht. Es war alles ganz anders, Richard. Ist der Fall Purdy jetzt aufgeklärt, Inspektor? Der Fall Winter? Ja. Caspar Purdy war mit Sicherheit nicht an dem Überfall auf die Pfandleihe beteiligt. Es muss so gewesen sein. Er wollte seinen Ring versetzen und wurde Zeuge des Überfalls. Ich stelle mir vor, dass er die Pfandleihe gerade betreten wollte, als es geschah. Er lief aus dem Haus, setzte sich vielleicht in seinen Wagen, blieb vielleicht auch auf der Straße stehen. Jedenfalls hat er den Täter erkannt. Gekannt ist präziser. Max Conrad. Ja. Er muss mal mit ihm gearbeitet haben, vor Jahren. Er war Regisseur, Conrad Schauspieler. Purdy kannte also Conrad. Er folgte ihm und besuchte ihn in seiner Wohnung. Er hat ihn erpresst. Bring meine Frau um, sonst zeige ich dich bei der Polizei an. Und damit sich Conrad nicht absetzen konnte, hat er ihm den Pass weggenommen. Hätte Purdy seine Frau beerbt? Er war ihr Ehemann. Auf jeden Fall hätte er genug bekommen, um ausgesorgt zu haben. Und wie starb Conrad? Der Killer war tot. Das Opfer lebte. Am Sonnabend hat Purdy mit ihm telefoniert. Aus diesem Gespräch muss hervorgegangen sein, was geplant war. Die Winter hat das Gespräch von ihrem Schlafzimmer mitgehört. Wahrscheinlich sollte es so aussehen wie ein Einbruch. Alice Winter überrascht den Täter und wird getötet. Conrad hatte bei seinem Überfall eine Waffe. In seiner Wohnung war sie nicht. Wir müssen sie in der Villa suchen. Wir werden sie finden. Warum hat die Winter nicht die Polizei benachrichtigt, als sie wusste, dass sie umgebracht werden sollte? Wissen Sie, wie es zu ihrer Querschnittlähmung kam, Richard? Sie hatte einen Unfall. Richtig. Sie wurde auf der Straße angefahren. Der Schuldige wurde nie ermittelt. Alice Winter hatte wenig Zutrauen zur Polizei und wohl auch zur Justiz. Sie fällte selber das Urteil. Die Todesstrafe für Conrad. Ihren Killer. Und für ihren Mann. Hat sie die beiden getötet? Das ist doch unwahrscheinlich, Inspektor. Sehr unwahrscheinlich. Ja. Jetzt haben Sie die Leiche gefunden. Was meinen Sie, Willi? Haben wir noch eine Chance? Ich weiß es nicht, Miss Winter. Bereuen Sie, dass Sie mir geholfen haben? Ich würde es jederzeit wieder tun. Sie haben zwei Morde begangen, Willi. Die beiden hatten den Tod verdient. Sagten Sie nicht, dass Ihnen Ihr Leben seit dem Tod Ihrer Frau sinnlos erscheint? Dass sie längst Schluss gemacht hätten, wenn ich sie nicht gebraucht hätte. Das habe ich gesagt, Miss Winter. Jetzt brauche ich sie nicht mehr, Willi. Es ist besser für uns beide, wenn Sie den Wagen in den East River fahren. Glauben Sie nicht auch? Aber schließen Sie bitte die Augen, Miss Winter. Morgen mache ich mich zur Witwe. Kriminalhörspiel von Waldemar Overkemping. Die Personen und ihre Darsteller: Inspektor West, Christian Brückner. Sergeant Borg, Ingolf Gorges. Alice Winter, Almut Eggert. Irma Christensen, Charlotte Jöris. Kaspar Purdy, Friedhelm Ptock. Edith Labs, Helga Lehner. Lydia Milter, Sibylle Gillis. Willi, Bernd Kummer. Sergeant Tenner, Andreas Hanft. Aufnahmeleitung Ingrid Tribowski. Schnitt Renate Utz. Ton Hans-Jörg Saladin. Regie Manfred Marchfelder. Wir übernahmen eine Produktion des RIAS Berlin aus dem Jahr 1982.